Der esoterische Hitlerismus ist ein Kampf in allen Universen des Demiurg Jehova. Seine Eingeweihten befinden sich völlig hier und jenseits verpflichtet. Die Helden wissen, dass sie ihr Leben jeden Augenblick verlieren können, doch sie werden in Valhalla durch die Walküren, durch Wotan und den Führer wiederhergestellt werden. Wie den Assassinen macht es ihnen nichts aus zu sterben, mehr noch, sie wünschen es. Denn das Leben nützt nichts, wenn man nicht gewillt ist, es für ein Ideal zu opfern in diesem großartigen Kampf, in diesem großen Krieg. Der eingeweihte Hitlerist ist ein fahrender Ritter auf der Suche nach dem Wettstreit wie Parzival, wie Gawain, um den Gral zu erobern. Ja, wir stehen in einem tödlichen Kampf mit dem Demiurg, dem Herrn der Finsternisse und seinen Anhängern. Diese wissen, dass wir sie besiegen werden, denn, wie Adolf Hitler sagte, wenn ich den Krieg gewinne, werde ich dem Juden einen tödlichen Schlag versetzt haben. Sollte ich ihn verlieren, wird sein Sieg nur von kurzer Dauer sein. Und so wird es kommen, denn sein Sieg hat schon begonnen, sich zu neigen, weil sich am Mittag des längsten Tages die Mitternacht bereits ankündigt. Daher jener Terror, der den Juden erzittern lässt, selbst am Höhepunkt seines Sieges und Beherrschung des Planeten. Im Synchronismus der hitlerischen Einweihung, wenn der Vira sich in einen Divya verwandelt hat, öffnet sich das Fenster der Venus, die kreisende Tür der schwarzen Sonne, des schwarzen Loches in der Mitte der Swastika Levogira, und der Divya oder Siddha verschwindet für immer aus der Sicht der Sterblichen. Er ist in ein vollkommen gegensätzliches Universum eingetreten, in dem das Licht der goldenen Sonne verschwindet. Er hat das Nichtvorhandensein des grünen Strahls erreicht. Er hat den Feind, den Demiurg Asura Jehova, bleiben wir noch eine Zeit lang bei diesen Bezeichnungen, besiegt. Für die Zurückgebliebenen, die Pasu, wird das Ereignis wie eine Niederlage erscheinen. Doch es war ein Sieg. Er ist zur Region des Tulku übergegangen, zu dem, der dort ist und auch hierher zurückkehren kann. Der auf einem weißen Ross, auf einem Schwan, in einem Vimana zurückkehrt, die Feinde zu richten und die Seinen zu befreien, seine Legionen von Heldenviras, die noch für ihn und für das sich selbst, für das Selbst kämpfen. Und wenn wir uns hier noch in diesem anhaltenden heiligen Krieg befinden, der vielleicht niemals aufhört, schaffen wir es auch, durch jene enge Tür zu treten, um ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Wir werden er sein. Das ist der esoterische Hitlerismus. In der tantrischen Einweihung der Minnesänger, die wir mit der gelegentlichen Hilfe der Erlebnisse des Professor Jung beschrieben haben, werden das Fenster, die Tür des Ausganges und des Einganges durch die furchtbare Anwesenheit einer Macht ohne Gesicht bewahrt, einem Archetypus. Nur in einem Kampf auf den Tod mit ihm, diesem Hüter der Schwelle, diesem scheußlichen Menschen des Schnees, wird man durch jene Tür hindurch gelangen können. Indem wir uns zunächst von einem Blitz erfassen lassen, damit er uns von Teil zu Teil durchquert wie die Strahlenden, damit er uns entzünde, uns konstelliert mit seiner numinösen Macht. Es ist eine gefährliche Prüfung, wie die der SS, die auf ihren Stahlhelmen Granaten zur Explosion brachten. Einzig ihre Unbeweglichkeit und ihre Geistesgegenwart hat sie bewahren können. Der absolute Wille, Kuda Bodhis Vabhava. Der Alchemist wird mit demselben Archetypen kämpfen, die in den Metallen seines Tiegels konstelliert sind. Der Eingeweihte des Amor mit der immer schärferen Anwesenheit des Anima, auch mit anderen Göttern und Dämonen. Doch wir sagten es schon, dies sind illusorische Formen, Produkte der großen Maya, geschaffen von dem Willen zur Macht, der sich hinter diesem Archetypen befindet und der nur, wenn sie uns wie ein Blitz durchkreuzen, Form und Geschichte annehmen. Es sind unsere Mythen, unsere Legenden. Obwohl illusorisch, als unsere bloßen Schöpfungen scheinen sie auf irgendeine Weise einer Einbildungskraft des Universums zu entsprechen, etwas, das außer uns vorhanden ist, eine kosmische Poesie, wie Otto Rahn sagte. Graf Kaiserling behauptete, dass alles, was unterhalb des Mythos und des Symbols bleibt, unmenschlich ist. Denn die Dinge kommen auf uns zu, begierig, sich in Symbole zu verwandeln, würde Nietzsche hinzufügen. Alles hängt davon ab, von wo aus und wie man es betrachtet, meinte Jung mit Ortegaschem Perspektivismus. Von dem aus, der den Archetypus erleidet, oder von dem aus, der ihn überwunden, besiegt hat. Es gibt zweifellos etwas, das uns entgeht. Jene Kraft, jene Energie an sich, der Archetypus an sich, das Wesen ohne Antlitz, der Demiurg vielleicht, oder jenes Wesen, das auf uns wartend zurückblieb wie am Rande einer Quelle. Um auf diesem glatten, so abschüssigen Weg voller Gefahren voranschreiten zu können, müssen wir erneut erklären, wie schon im Buch »Das goldene Band«, dass der esoterische Hitlerismus nicht dualistisch ist. Wäre er es, gäbe es keine Möglichkeit eines heldenhaften Kampfes. Es gäbe nur den Versuch der Flucht, ein Ausreißen aus der Welt des Demiurg. Es würde das Yuga der Helden nicht geben. Der esoterische Hitlerismus hat den Dualismus überwunden, weil er an die Möglichkeit der Umwandlung der Terregaste glaubt, diese dem Demiurg Klingsor entreißend und Hyperborea zurückerobernd durch das magische Kreisen der Swastika Levogira und durch den esoterischen Krieg des Führers, der immer wieder geführt wird, weil sein Krieg nicht verloren wurde. Es wurde nur eine Schlacht verloren. Der dualistische Gnostizismus ist etwas zutiefst Antigermanisches und Unarisches. Der esoterische Hitlerismus zieht es vor, den Kampf in allen Welten und auf allen Ebenen der Äußerungen an allen Fronten zugleich zu führen, wie er es bereits getan, um die Illusionen, die Maya, der Herrn der Finsternisse, zu verändern und zu zerstören. In diesem Sinne sind die Prüfungen und der Kampf, die uns der Feind stellt, einzig Prüfungen, die der Held des Grals, der polaren Tafelrunde des König Arthur, des Gottes Thor, bestehen und überwinden muss. Und es wird der Feind selbst sein, der sich auflöst, um später wieder zurückzukehren, uns den Vortritt lässt als nötiger Zeuge unseres Sieges. Er ist dafür da, um zu bezeugen. Und der Held des Gral wird dieselbe verwüstete Erde erneuern mit seinem typisch arischen, germanischen, magischen Idealismus. Der magische Idealismus von Novalis und des Führers Adolf Hitler.